das Fräulein Resi liebt den Franzl und der Franzl die Marie. Doch die Marie, die liebt den Gusto von dem Gasthaus vis-à-vis. Erst waren sie alle vier sehr glücklich, doch dann kam die Mischkulanz. Gerade wie der Gusto die Marie küsst, sitzt die Resi und der Franz. Jo, das sind halt Wiener-Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren, weil die süßen Wiener Madeln ihre Herzen so schnell verlieren. Denn sie können so schwer Nein sagen und sie küssen so viel gern. Sechs, das sind halt die Wiener Geschichten, schon uralt und stets modern. Ein Jüngling lernt ein Mädchen kennen, schwört ihr ewig treu zu sein. Gleich sieht man hell das Herzerl brennen und die Jungfrau sagt nicht nein. Erst großes Glück und Wurstelbraten, herrscht das Busserl viel zu geschwind. Drum folgt auch bald ein Riesenkater, er ist fort, sie kriegt ein Kind. Selbst das Sangholt wäre Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren, weil die süßen Wiener Madeln ihre Herzen uns so schnell verlieren. Und sie können so schwer Nein sagen und sie küssen so viel gern. Sechs, das sind halt die Wiener Geschichten, schon uralt und stets modern. Oh,